und unsere gnädige Frau ist nicht ein Trinkestolz und ist gleich unser Eins, ein arm und grobes Holz. So redet sie doch mit uns daher, als wenn sie unsersgleichen wär. Sie ist recht fromm, recht wirtlich und genau und machte unserm gnädigen Herrn aus einer Fledermaus.